Christian Cage ist zurück und fordert zu Earth Strickland heraus. Kenny Omega war für eine Nacht da und musste schwer einstecken. Dazu wird Serena Deep Toni Storm herausfordern und noch so viel mehr ist in den 3 Stunden AEW passiert. Alles Wichtige dazu hört ihr jetzt in der Elite Hour. Ich heiße nicht nur Stefan, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei wrestling-infos.de. Heute blicken wir nur auf 2 Shows zurück, nämlich nur auf Dynamite und Rampage, weil Collision nicht stattgefunden hat. Denn manchmal findet Collision statt, mal nicht. Manchmal gibt es ein Pay-Per-View, mal nicht. Manchmal gibt es Battle of the Belts, mal nicht. Manchmal ist Rampage freitags oder mittwochs oder samstags. Also das ist wirklich jede Woche anders. Aber während AEW in den vergangenen Wochen immer einen anderen Terminplan hat, ist eure Elite Hour doch immer konstant für euch da. Selbstverständlich bin ich auch diesmal nicht alleine, sondern hab die Cutter dabei. Hallo und wie geht's dir? Hallo und gut. Ist auffälliger als das Ja, was ich sonst gebe. Ich muss sagen, ich fand es wahnsinnig entspannt, diesmal nur 3 Stunden zu haben. Und weil alles am Mittwoch stattgefunden hat. Was unfassbar entspannt, diese 3 Stunden zu gucken. Wie siehst du das? Ja, auch irgendwie, man hatte so wenig Druck. Ja, und so viel Zeit. Ja, schon lustig. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass irgendwie dadurch nichts passiert ist. Ja, gehe ich voll und ganz mit. Gerade Rampage hat es auf jeden Fall aufgewertet, dass es halt diesmal nur die B-Show, also dass es sogar die B-Show war und nicht wie sonst die C-Show. Wozu wir natürlich aber gleich auch noch kommen. Dementsprechend kann es natürlich auch gut sein, dass die heutige Elite Hour ein wenig kürzer gehen wird als sonst, einfach nur, weil wir halt diesmal 3 Stunden zu besprechen haben, anstatt wie sonst 5 oder manchmal 6 oder mit Pay-Per-View vielleicht so Richtung 10. Den Gedanken, den ich daran ganz witzig finde, ist, wir wissen jetzt noch gar nicht, wie lange es dauert und diejenigen, die gerade zuhören, die werden vielleicht sofort schon aufs Handy geguckt haben und dann entweder denken, ja, ihr habt recht, die Folge ging nur 47 Minuten oder sie werden sagen, spinnt ihr, ihr redet 1 Stunde 40. Mal sehen, was am Ende bei rauskommt. Diejenigen, die es jetzt hören, wissen es auf jeden Fall schon, wir zu diesem Zeitpunkt selbstredend noch nicht. Vielleicht schaffen wir die Mitte. Vielleicht schaffen wir die Mitte, aber ich bin gespannt, ob wir die Stunde schaffen, weil, also ich meine, es ist nicht wenig passiert, aber es ist einfach weniger als sonst. Bevor wir aber zu den 3 Stunden kommen, noch vielleicht eine ganz kurze Zusammenfassung der News der letzten 7 Tage. Wahnsinnig viel ist nicht passiert, aber falls irgendwer von euch das nicht mitbekommen hat, fassen wir das einmal kurz zusammen. Sowohl Ray Phoenix als auch Powerhouse Hobbs haben sich verletzt. Ray Phoenix war ja gerade erst von der Verletzung wieder zurückgekommen und fällt sofort wieder aus. Powerhouse Hobbs hat sich gegen Jon Moxley verletzt, wodurch auch das Match dann anscheinend ein wenig früher geendet ist, auch wenn mir das sogar beim ersten Mal schauen gar nicht so sehr aufgefallen ist. Aber ist er nicht schon verletzt reingegangen? Ich habe verstanden, dass er das Knie vorher schon verletzt hatte. Ach so, dann, also ich hatte es so verstanden, dass er sich bei einer Aktion, wo er irgendwie in die Ringecke ist und Mox, glaube ich, ausgewichen ist, dann mit dem Knie dann so rein ist, dass er sich das da verletzt hat. Okay, das kann auch sein, aber ich dachte wirklich, dass er verletzt schon reingegangen ist. Auf jeden Fall hat man es, finde ich, ganz gut gesehen, dass nicht, was nicht okay ist. Checkst du es gerade noch, während ich jetzt weiterrede? Ich finde es aber nicht. Ich weiß auch nicht genau, wonach ich suchen soll. Aber ist auch egal. Ja, endlich. Er ist verletzt. Er ist verletzt, das ist das Wichtigste. Dazu Julia Hart, die ja schon vorher, oder wo es vorher schon bekannt war, dass sie verletzt ist, wurde jetzt erfolgreich operiert. Wird natürlich auch auf unbestimmte Zeit erstmal ausfallen. Wer langfristig fehlen wird, ist Ethan Page, dessen Vertrag ausgelaufen ist. Ich glaube, seit geraumer Zeit ist er eh nicht mehr so ein wichtiger Teil von AEW gewesen. Ich glaube, er hatte ja noch ein Match gegen MJF, einmal um den World Title sogar, glaube ich, letztes Jahr in irgendeiner Collision-Ausgabe und seitdem ist es, glaube ich, relativ ruhig geworden. Ja, aber er war auch nie wirklich relevant. Irgendwie konnte er nie so richtig Fuß fassen. Ja, zusammen mit Scorpio Sky hatte er zumindest noch relativ viel Screentime bekommen vor, boah, das muss wahrscheinlich sogar schon 2 Jahre jetzt her sein. Ja, aber da war das schicke Anhängsel, also... Ja, so alleine hat das einfach nicht gebracht. Aber ich weiß nicht, woran das liegt, ob es jetzt ihm war oder dass vielleicht AEW auch einfach nicht so fit für ihn war. Über die Jahre hat man ja schon gemerkt, dass es einfach einige Leute, selbst wenn sie gute Wrestler sind, ja, einfach nicht zu AEW und dem Stil passen. Ja, definitiv. Also ich glaube auch, WWE hatte sogar mal Interesse an ihm, weil ich auch glaube, dass er ein ziemlicher WWE-Guy sein könnte. Und dann muss man halt einfach sagen, AEW hat in den letzten Jahren so viele Top-Leute dazu bekommen. Da ist es natürlich für andere, die jetzt vielleicht also nicht so sehr aus der Masse herausstechen, auch einfach schwierig, dann sich Screentime und Titel und sonst irgendwas zu verdienen. Und dann ist er halt einer derjenigen, die halt dann hinten rüber gefallen sind. Ja. Ansonsten wäre auch bald möglicherweise weg sein könnte, ist Jeff Hardy, der zwar jetzt eigentlich seine Ringfreigabe bekommen hat, aber dessen Vertrag auch bald ausläuft, sollte er nicht um seine Ausfallzeit verlängert werden, was ja immer eine Klausel in den Verträgen ist. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist ja Matt Hardys Vertrag jetzt schon ausgelaufen, der jetzt auch schon bei TNA wieder aufgetreten ist, da wohl aber auch nicht langfristig unterschrieben hat, und Tony Khan hat so mehr oder weniger durch die Blume gesagt oder intern verlauten lassen, dass er halt in den beiden Tag-Team sieht und die beiden, wenn dann nur als Tag-Team nehmen würde, und falls das nicht zustande kommt, kann es auch sehr gut sein, dass wir auch Jeff Hardy erstmal nicht mehr sehen werden. Ich hatte bei den beiden halt wirklich gehofft, dass sie so einen letzten gemeinsamen Run haben, der cool ist. Mal so die alten Gegner hervorkramen und dann retiren, aber irgendwie, weiß ich nicht, schon wieder so ein unrühmliches Ende. Weil besser werden die beiden halt jetzt auch nicht. Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten sogar. Einerseits vor allem das Kindheits-Ich von mir wird sich das wahnsinnig wünschen. Andererseits muss ich auch schon sagen, seit sie, ich weiß gar nicht, wann sie bei AEW dann das erste Mal aufgetreten sind, da habe ich mir schon gedacht, boah, das ist halt wirklich nicht mehr das große Niveau. Dadurch, dass es halt auch nur einen Tag-Team-Titel gibt, habe ich mich schon immer so ein bisschen schwer damit getan, den halt an den Hardys zu geben. Wenn dann nur, hätte ich die vielleicht nur so ein paar Wochen als Champion gesehen. Ne? Ja, weil ich glaube, da musst du erstmal schon Top-Gegner à la Young Bucks nehmen, und die Young Bucks müssen sich dann wahnsinnig ins Zeug halten, dass daraus ein gutes Match wird. Weil, also ich hatte schon immer Sorge, wenn Jeff Hardy allein aufs Top Rope hochgegangen ist, habe ich schon gedacht, der bricht sich irgendwas bei. Und dann musste er ja noch runter. Also, ja, es sieht halt auch einfach nicht mehr so geil aus. Ja, ja, ja, ja. Deswegen, falls sie bei TNA oder so noch was reißen können, sei es ihnen gegönnt, Daumen sind gedrückt. Aber ich glaube, bei AEW mehr als ein Rampage-Tech-Team oder so ist da wahrscheinlich nicht mehr drin, so leid es mir auch tut zu sagen. Ja, das ist eigentlich schade. Naja. Dann würde ich, wenn du nichts anderes mehr auf dem Plan hast, zu den beiden Shows springen. Gerne. Dann kommen wir zu Dynamite und Rampage aus Winnipeg, Manitoba, Kanada. Das ist nicht irrelevant, weil das die Heimatstadt eines gewissen Kenny Omega ist. Ich würde jetzt durch die Shows gar nicht chronologisch durchgehen, sondern erstmal so ein bisschen von wichtig zu unwichtig gehen. Und ich glaube, die wahrscheinlich wichtigste, oder das wichtigste Thema war mal wieder alles rund um die Elite, die auch die Show eröffnet haben und auch die Show beendet haben, haben da so ein bisschen den Rahmen gebildet, deswegen fange ich da jetzt auch einfach mal mit an. Tony Khan hatte selbst erstmal verkündet, dass er halt aufgrund seiner semi-gut gesellten Nackenverletzung nicht anwesend sein kann. Die Young Bucks haben das dann ganz übernommen, haben uns auch ein neues Intro eingespielt, wo eigentlich nur sie, Okada und Jack Perry zu sehen waren. Also wieder so ein bisschen Machtausnutzung dann dabei. Während Dynamite ist dann nicht so viel Relevantes um die beiden passiert, sie noch einmal ein Backstage-Interview. Aber springen wir einfach mal zum Ende. Da war so das Comeback von Kenny Omega in seiner Heimatstadt, hat natürlich wahnsinnige Reaktionen gezogen. Omega fällt bekanntlich mit einer Divertikulitis aus, also für diejenigen, die das nicht wissen genau, was das ist. Ich wusste es, also ich kann es auch nicht genau definieren, ist auf jeden Fall eine schwere Darmerkrankung. Hat dann eine, wie ich finde, sehr schöne Ansprache gehalten über eine möglicherweise auch lebensgefährliche Krankheit. Hat auch über ein mögliches Karriereende gesprochen, hat sich selbst auch als tickende Zeitbombe so ein bisschen beschrieben, sollte er nicht operiert werden. An der Stelle erstmal gute Besserung an Kenny Omega. Ich habe gehört, er ist ein großer Fan dieses Podcasts. Hat dann auch darüber gesprochen, dass er so ein bisschen bei der Frage des Besten der Welt zwischen Ospreay und Danielson vergessen wurde. Hat auch ein mögliches Match gegen Okada angeteased. Also ihr hört schon, er hat wirklich sehr viel geredet. Und dann ist er halt auf die wirklich Storyline-relevanten Punkte eingegangen, nämlich, dass er auch EVP ist, auch mitentscheiden darf und daran die Young Bucks nichts ändern können. Okada kam dann noch dazu, hat dann darüber geredet, dass er jetzt die Best Bout Machine ist. Jack Perry greift ihn an, ein Brawl bricht aus, Omega kann sich kurz zurückkämpfen, aber die anderen sind dann doch in der Überzahl. Bucks kommen hinzu, zeigen den EVP-Trigger. Und am Ende kommen dann noch FTA, auch Harwood, der ja eigentlich mit einer Gehirnerschütterung ausgefallen ist, und machen den Save. Jetzt habe ich wahnsinnig viel darüber geredet, was passiert ist. Ich gebe dir erstmal den Spielball. Soll ich erklären, was eine Divertikulitis ist? Wenn du möchtest, ich kann es nicht genauer sagen als das. Naja, das ist eine Entzündung quasi im Darm. Da gibt es so Ausstülpungen. Der Dickdarm, der stülpt sich dann so aus. Das kann einfach nur eine Entzündung sein. Das kann aber auch zu einem Durchbruch führen und einem Abszess, und das ist alles nicht so witzig. Also wenn du das wenn das nicht verheilt und du nicht aufpasst und alles richtig scheiße läuft, kriegst du wirklich, wie Kenny auch gesagt hat, einen künstlichen Darmausgang. Also kann richtig kacke werden, wortwörtlich. Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage. Also natürlich, das ist ja der Worst-Case-Verlauf, so wie ich dich und Kenny verstanden habe. Ob das halt bei ihm irgendwie ein realistisches Szenario ist oder, und da muss man halt fairerweise sagen, wir reden halt immer noch über eine Geschichte in einem Wrestling-Ring, ob man da nicht eher auch von dem, also dass er den Worst Case benannt hat, der vielleicht bei ihm gar nicht in Frage steht. Also ich gehe davon aus, weil wenn der schon Bumps nimmt und selber Moves macht, dann wird das wahrscheinlich vorbei sein, weil wirklich, das sind so kleine Ausstülpungen, wenn die wirklich explodieren, das ist nicht lustig, wenn sein Dickdarm sich plötzlich in deinen Körper entleert. Ja. Und ich glaube, das A und O dabei ist einfach Ruhe, Ruhe, Ruhe, damit da keine Bewegung reinkommt, damit das Scheißding nicht platzt. Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es abgeheilt ist bei ihm. So viel mehr weiß ich auch nicht. Ich weiß das auch wirklich nur, weil eine Bekannte von mir sowas hatte und mir versucht hat, das zu erklären mit Fotos. Ja, das stelle ich mir. Googelt es nicht. Ja, wollte gerade sagen, das stelle ich mir relativ unschön vor. Ich muss aber sagen, du und Thorsten in der Vorwoche hattet dann auch ein Stück weit auch recht gehabt, nämlich, dass sich FTA dann auf die Seite von Omega stellt, dass es da halt jetzt auf jeden Fall so ein bisschen sich die Teams bilden. Ich bin halt nur gespannt, wer da noch dazu kommt, weil jetzt ist noch nicht jetzt gekommen. Even, ja. Also jetzt haben wir gerade ein 4 gegen 3. 2,5, je nachdem, wie fit ein Omega gerade ist. Also es klang zumindest auch noch nicht so, als wenn er jetzt nächste Woche wieder in den Ring steigen könnte. Kann ich mir auch noch nicht vorstellen. Ich meine, der hat ja dann auch sich die ganze Zeit geschont, das heißt, der hat gar nicht trainiert. Ist auch nicht so. Wie lange war er jetzt raus? Das ist schon eine Ecke jetzt. Ne? War sein letztes Match an der Seite von Jericho? Danach noch? Ja, dann nicht danach noch was? Warte mal. Wir checken es live. Warum haben wir nicht einfach entsprechende Sites immer offen, damit keiner das mitkriegt, wenn wir schon wieder irgendwas googeln müssen? Ethan Page. Aha, guck mal, der Kreis schließt sich. Auf jeden Fall Ende letzten Jahres. Ja. Boah, das Match, da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Da fühle ich mich jetzt nicht mehr schlecht, dass ich es nicht weiß, aber da habe ich wirklich keine Erinnerung mehr dran, dass das stattgefunden hat. Aber auch in Kanada, ja, bei der Kanada-Tour, klar, ne? Aber ja, kein Eis für die Wumpe. Aber ja, ich habe irgendwie nicht so eine richtige Idee. Aber ich habe auch nicht online irgendwie jetzt gegoogelt, was andere so für Ideen hätten, wer jetzt dann noch so zustößt, weil ich möchte selber ehrlich gesagt ein bisschen rumüberlegen. Und ich hatte Lust mit dir darum zu überlegen. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich mag so eine, ja, Civil War Story, wenn sie gut gemacht ist. Viele kritisieren das bei New Japan Bullet Club. Aber ich fand das gar nicht schlecht. Das ist irgendwie aufregend, weil du hast so viele verschiedene Möglichkeiten. Du kannst so viele andere Leute mit reinziehen. Du kannst so viel storytechnisch damit machen. Du kannst das auch mal aus den Shows rauslassen, ohne dass es jetzt irgendwie. Also du musst nicht ständig einen Brawl haben, obwohl das wird AEW wahrscheinlich machen. Aber ja, ich finde es cool und ich bin gespannt, was sie damit machen. Ja, die Idee war ja irgendwie, dass es noch ein Gegner, also wir haben ja Kenny mit gegen Okada, das ist ja quasi eine Gegenüberstellung, haben sie auch relativ eindeutig gezeigt, indem halt Okada sich direkt vor ihn gestellt hat und Kenny hat dann gesagt, na, lange nicht gesehen. Also auf Japanisch gesagt hat. Nicht, dass jemand sucht, dass er das gesagt hat. Dann haben wir Bucks gegen FTR, aber wer wäre Perry? Ja, halt die Frage, nehmen Sie einen von den Four Pillars, da wäre Darby raus. Der wurde ja nicht nur, ja, der wurde jetzt auch noch vom Bus angefahren und hat sich die Nase gebrochen. Das ist wirklich so die Most Darby Allen Storyline, also nicht Storyline, ganz im Ja, Gegenteil, oder? aber das Most Darby Allen Thing, was du, glaube ich, nur dir ausdenken kannst. Erst Fuß verletzen und dann, oder Knie, weiß ich gar nicht, immer dabei, und dann vom Bus angefahren werden. Ich habe auch Top. den schönen Satz darüber gehört, es ist unfassbar, dass man das mal sagt, aber wahrscheinlich ist Darby Allen am sichersten im Wrestling-Ring. Aber um zum Thema zurückzukommen. Also ich habe auch noch keinen Namen gelesen oder so. Theoretisch, also wenn man sich's leicht machen will, kannst du da eigentlich jeden größeren Face einfach reinstecken, à la Eddie Kingston, und du kriegst daraus irgendwie eine Geschichte gesponnen. Ja, aber ich denke schon, dass sie da jemanden anständigen kann. Dann, wie gesagt, weiter überlegt wäre MJF, der hatte aber gerade erst seine OP und es bleibt eigentlich nur Sammy übrig. Der wäre aber super weird in dem Mix, Ja, oder? definitiv. Sammy Guevara sehe ich da eigentlich gar nicht drin. Bei Plus, MJF. wie ist sein Status? Da habe ich jetzt auch schon wieder nichts mehr drüber gelesen, außer dass Ist jetzt. der neueste Stand ist noch, dass er eigentlich suspendiert ist. Und ich habe da seitdem nichts Ja, Neueres ich auch mehr nicht. gehört oder mitbekommen. Also in den Shows ist er ja offensichtlich noch nicht wieder aufgetaucht. Nee. Deswegen, also vielleicht ist er auch nicht mehr suspendiert und man wartet genau auf so eine Gelegenheit, um ihn wieder zurückzuholen. MJF wäre sogar, glaube ich, storyline-technisch passender. Aber auch da ist halt dann die Frage, wann er halt wieder fit ist, um dann da halt wirklich aktiv Wenn der einzugreifen. gerade eine Schulter-OP hatte, sehe ich den Ja. Ja, nicht mal in der Nähe. ist halt die Frage. Ich meine, du hast jetzt auch, also um jetzt den kleinen Sprung zu Rampage zu machen, da wurde ja auch Omega wirklich abtransportiert und wurde dann ja sogar noch erneut angegriffen. Du kannst jetzt auch genauso gut ein Omega wieder ein paar Wochen oder im Zweifelsfall vielleicht sogar noch länger wieder rausschreiben, bis du da irgendwie so ein größeres 4 gegen 4 bringst. Ja, Und aber. dann reden wir wieder über andere Leute, die halt dann wieder neu antreten können. Was ist mit Hangman? Hangman wird sich auch anbieten. Das Das wäre stimmt. doch relativ logisch. Theoretisch könntest du ja auch ein, also das wird jetzt aktuell nicht in seine Storyline reinpassen, aber du könntest auch ein Jericho reinsetzen. Weil, also kurz bevor Omega ja weg ist, waren sie ja die Golden Jets und da ist ja auch Omega aus der Elite dann ungefähr dann raus. Aber dann passt der Learning Tree nicht. Ich glaube Ja, nicht, dass er wollte gerade das jetzt sagen. aufgeben will. Ich wollte gerade sagen, das wird halt da halt überhaupt nicht reinpassen. Oder die machen was völlig Abstruses und nehmen irgendwie Hook oder so mit rein. Ja. Luchasaurus. Aber den musst du auch erstmal aus einer anderen Nee. Storyline rausbrechen. AEW wird für mich die Promotion des Jahres, wenn CM Punk nächste Woche so bekommt. Aber auch, glaube ich, auch das ist relativ unwahrscheinlich. Ja, also von den Leuten, die irgendwie diese Vergangenheit mit Perry haben, ist es schwierig, jemanden zu benennen, der gerade Oder reinpassen zumindest mit der würde. Elite. Ja, Oder gut. mit der Lead, ja, da wäre wahrscheinlich Hangman wirklich der sinnvollste, der aktuell zu haben ist. Ja, und Hook halt. Und Hook. Aber der passt halt nur zu Perry, nicht unbedingt zu. Na gut, andererseits ist ja egal. Ich hätte jetzt auch Also, Jack Perry niemals bei der Elite gesehen vorher. das stimmt. Hook würdest du natürlich damit auch sehr elevaten, wenn du den halt in so einen elitären Kreis an Leuten reinpackst. Ein Hangman wird natürlich da von seinem aktuellen Standing sehr viel leichter erstmal reinpassen. Andererseits kannst du auch sagen, dass ein Jack Perry dadurch jetzt erstmal elevated wurde. Entschuldigung für die Ja. Anglizismen. Macht nichts. Und Perry braucht halt ein bisschen. Bei dem war es nicht so der In-Ring-Skill, der ihn hat den schlechtesten Pillar werden lassen, sondern hauptsächlich seine Ausstrahlung. Und dadurch, irgendwie hat er sich jetzt gefunden, finde ich. Ich finde ihn wesentlich überzeugender. Er ist nicht mehr so bitchig, sondern der ist überzeugt böse. Das, So, die Bugs haben auf ihn abgefärbt. da gehe ich auf jeden Fall mit. Bislang fand ich ihn auch von der Darstellung den besten Jack Perry, den wir jemals hatten. Also seine Jungle Boy-Zeit natürlich inbegriffen. Ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn er halt dann wirklich in einem Ring steht. Weil ich glaube, also ein Problem für mich von Jack Perry, als es halt nicht mehr mit Luchasaurus war, war, dass er halt einfach, und das klingt jetzt irgendwie blöd, aber er sah irgendwie uncool aus. Er hat halt immer noch seine Tarzan-Frisur, ist relativ schmächtig, nicht der größte gewesen. Ich weiß nicht, wie er, also ich meine, ich habe ihn jetzt bei New Japan nicht gesehen, ich weiß nicht, ob er da jetzt irgendwie groß Muskelmasse zugelegt hat. Der Bart, den er gerade hat, tut ihm auf jeden Fall ganz gut für sein Aussehen. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich ihn auch in einem Match cool finde. Und das gilt halt noch so ein bisschen abzuwarten. Ja, er wrestelt schon ein bisschen anders, muss ich sagen, aber jetzt auch nicht so unterschiedlich. Schwer zu sagen, aber ich fand schon, dass es ein Unterschied zu Jungle Boy ist, auf jeden Ja, Fall. bislang definitiv. Da gehe ich zu 100% mit. Und deswegen würde ich das eigentlich als ganz positiv sehen. Und wie gesagt, bei Hook ist es ja hauptsächlich, dass er in Ring noch nicht so ganz da ist. Sein Selling ist halt. Ja, definitiv. Ja, Hook würde ich, glaube ich, erstmal, vielleicht auch einfach nur aus Bauchgefühl heraus eher unwahrscheinlich halten. Ich glaube, wenn ich aktuell mein Geld setzen müsste, wäre es wahrscheinlich Hangman. Ja, würde halt am besten passen. Es würde halt auch vor allem gerade passen, weil er jetzt im Gegensatz zu den allermeisten Namen, die wir gerade genannt haben, einfach aktuell zu haben ist. Er ist gerade in keiner Storyline drin, war jetzt ein paar Wochen erstmal nicht zu sehen. Den kannst du da halt sofort reinbringen, ohne dass du halt bei anderen Leuten, die jetzt aus irgendeinem Gimmick oder Storyline, was weiß ich was, erstmal komplett rausreißen musst. Und es ist auf der anderen Seite logischer, als da jetzt einen Eddie Kingston zu nehmen, der eigentlich damit gerade nicht so wirklich was zu tun hat. Ah, nee, das würde schon wieder so geflickt wirken. Das wäre so Oh ein Gott. bisschen WWE-mäßig vor ein paar Jahren hauptsächlich, wo dann einfach bei solchen Sachen einfach so ganz random einfach irgendwelche Faces und Heels zusammengepackt wurden und gesagt wurde, ja, das ist jetzt hier ein wichtiger Kampf. Ja, wäre vielleicht auch ganz wichtig für ihn, weil. Naja, seit dem Turn hat er mit den Bucks ja auch nichts mehr gemacht. Das letzte Mal war ja, puh, im November oder irgendwas. Und danach hatte er eigentlich durchgehend die Fehde mit Swerve. Naja, davor war die auch schon. Die, aber boah, das war ja über ein halbes Jahr fast. Nee, es war über ein halbes Jahr die Fehde. Ja, die hatten ja auch mehrere Matches und man muss ja am Ende Ja, einfach sagen, dass ja besonders durch den späteren Titelgewinn von Swerve Hangman ja der eindeutige Verlierer dieser Storyline war. Deswegen würde es eigentlich ganz gut passen, ihn da jetzt wieder damit aufzubauen. anzutreiben, ihm eine Story zu geben, ihn wieder relevanter zu machen, ihn cool zu machen. Das Ja, wird auf besser jeden als ihm Fall jetzt irgendwelche passen. Squashes zu geben oder so. Ja. Also das wäre jetzt Ja. gefühlt die Alternative, ihm entweder eine unfassbare belanglose Storyline geben oder zwei, drei Collision-Matches, die er halt in 10 Minuten gewinnen kann gegen, was weiß ich was, Shane Taylor oder so. Deswegen, Hangman würde eigentlich wirklich ganz gut passen. Je länger wir drüber reden, wäre das wahrscheinlich am ehesten mein Guess, aber wahrscheinlich, wenn die Folge draußen ist und vielleicht sogar schon bei Dynamite jetzt am Mittwoch, wird sich herausstellen, dass ich komplett falsch liege. Oder wir. Ja, keine Ahnung. Das Ding bei AEW ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass sie Dinge nicht tun, weil sie zu obvious sind, zu offensichtlich sind. Aber manchmal unterstelle ich das AEW auch nur und dann ist das Booking durch, am Ende dann doch logisch. Und in dem Fall wäre es halt sehr logisch, das irgendwie so zu machen. Aber es kann ja immer noch sein, dass die Elite sich auch noch selber erweitert. Wer weiß, ich finde das gar nicht schlimm, wenn das ein bisschen größer wird. Ja, ich glaube definitiv, dass es größer wird und auch eine tragende Storyline der nächsten Monate schon wird. Also ich glaube nicht, dass es jetzt in kürzerer Zeit abgefrühstückt wird. Und dann ist ja schon gar noch die Frage, also die Bucks haben durch ihre EVP-Rolle ja gerade etwas, was größer und relevanter ist als eine einzelne Storyline. Also das könntest du ja theoretisch auf ewige Zeit ziehen, dass du einfach so böse EVPs hast, die einfach alles sich so ein bisschen für sich selbst auslegen. Das heißt, die Frage ist, sollten sie möglicherweise diese Fehde gegen Omega, FTA und ominöse vierte Person verlieren, müsste es eigentlich schon mit den Bucks als böse EVPs schon fast gewesen sein, weil sie den EVP-Kampf, nämlich gegen Omega, verlieren würden. Das heißt, entweder sie ziehen es wahnsinnig lange oder sie gehen wirklich als Sieger davon heraus. Aber dann ist halt die Frage, wie du irgendwann diese Storyline wieder stoppen wirst, wenn du jetzt ganz weit in die Zukunft denkst. Ja, irgendwann kommt ja dann auch Tony Khan wieder. Das ist richtig. Der hat aber bislang auch noch gezeigt, dass er selbst gegen die Young Bucks EVPs noch nicht so wirklich was ausgerichtet hat. Ja gut, aber vielleicht dann mit Hilfe von Omega. Ja. Solange er nicht der vierte Mann ist, ist alles gut. Ja, ich... Nein, das tun sie nicht. Nein, das tun sie auch nicht. Und es wäre auch furchtbar. Aber so ein ganz kleiner Teil von mir denkt sich, ja, wäre auch schon witzig. Aber nee, das wird nicht passieren. Und es ist auch gut, dass es nicht passiert. Ja, ich glaube, dass das Wichtigste dazu haben wir gesagt. Die Namen haben wir durchklingen lassen. Ich glaube, ansonsten heißt es da erstmal jetzt nur noch abwarten. Bei Dynamite, bei generell in den nächsten Ausgaben werden wir wahrscheinlich mehr erfahren. Das heißt, wenn du da jetzt nicht noch was zu sagen hast, würde ich, glaube ich, erstmal weitergehen. Ja. Ich habe nichts mehr zu sagen. Dann machen wir praktisch mit dem Start der Show mehr oder weniger weiter und meiner Meinung nach auch mit dem zweitwichtigsten Segment der Ausgabe. Nämlich Swerve Strickland kam dann zusammen mit Prince Nana heraus, hat sich ein Mikrofon geschnappt und dann auch die EVPs angesprochen, was eine ja, fast schon klassische Face-Promo war, was eigentlich fast unvorstellbar ist, wenn man sich noch anschaut, dass Swerve Strickland vor ein paar Monaten am Kinderbett vom Kind von Hangman stand, hat aber gesagt, dass er ein guter Champion sein möchte, hat darauf angesprochen, dass er jetzt nach dem Titelgewinn sofort innerhalb von wenigen Tagen 3 Matches gewonnen hat, nennt die Young Bucks dann auch feige, welche sich dann auch nochmal gemeldet haben und den neuen Herausforderer präsentiert. Nämlich Christian Cage kommt mit der gesamten Patriarchy heraus, deutet an, dass er etwas sagen möchte, greifen doch dann Swerve erstmal sofort an. Dann gab es den Kill-Switch auf den Gürtel und ich meine nicht Luchasaurus, sondern den Finishing-Move. Prince Nana bekommt noch den Wayne's World ab und dann spricht Christian Cage wirklich und redet so ein bisschen darüber, warum er das gerade getan hat. Nämlich einerseits Swerves Angriff auf Nick Wayne im letzten Jahr, den ich zu dem Zeitpunkt schon wirklich fast wieder vergessen habe. Ich wusste das auch nicht mehr. Wo ich auch wirklich mal sagen muss, gut, sehr gut. Also das sind Sachen, es hat nur einen Nebensatz gekostet, gefühlt das zu sagen und man hat Leute, wo, selbst mit uns beiden, wo ich jetzt mal sagen würde, dass wir ganz gut im Produkt drin sind, mal wieder damit so ein bisschen abgeholt. Plus, dass sie letztes Jahr bei All In verloren haben und Swerve wird halt dann für diese Fehler bezahlen, spricht dann auch Swerves Tochter an, meine ich. Natürlich klassisch Christian Cage, dann bekommt sie einen neuen Vater, bla bla bla. Reißt dann noch Haare von Swerve raus und dann war praktisch das Titelmatch offiziell für Double or Nothing Christian Cage gegen Swerve. Ich finde das super smart gemacht. Also normalerweise würde das einfach gar keinen Sinn ergeben, dass jetzt Christian auf Swerve geht oder beziehungsweise einen Title Shot bekommt. Er hat sich jetzt in letzter Zeit nicht unbedingt mit Erfolgen bekleckert. Aber dass die EVPs das einfach bestimmen, weil die angepisst von Swerve sind, das ist doch einfach smart gemacht. Und ich finde auch nicht, ich habe jetzt öfters die Kritik online gelesen, dass Swerve dadurch schwach aussieht, finde ich gar nicht, wenn jemand in der Unterzahl ist. Why? Man kann ihn doch im nächsten Mal wieder stark aussehen lassen, indem er irgendjemand anders auseinandernimmt oder es Ja, in einem Tech-Match dann ihn den Sieg holen lässt oder irgend sowas. Also das ist ja easy zurückholbar. Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Also erstmal, ich finde auch alles daran smart gemacht, dass es die EVPs verkündet haben, dass Christian Cage sogar noch so ein bisschen erklärt, warum da eine gewisse Vergangenheit herrscht. Und ich, wie gesagt, ich bin mir sicher, das werden viele Leute nicht mehr auf dem Schirm ganz gehabt haben, was da zwischen Nick Wayne und Swerve und Swerve und Christian passiert ist. Deswegen finde ich wirklich gut. Auch, ich würde auch nicht sagen, dass er da irgendwie schwach aussah. Ich glaube, Christian Cage ist jemand, den du am Ende immer verlieren lassen kannst. Ein Swerve, ich meine, der war jetzt aber in der Unterzahl gegen drei, wenn du noch hier die Shayna Wayne dazu nehmen willst in dem Segment, alleine gegen dreieinhalb Leute. Und am Ende, ich meine, das wird ja, also der größte Nachteil von mir wäre wahrscheinlich eher daran, dass wir jetzt halt ein Titelmatch bekommen, was relativ unspannend wird. Weil ich glaube, wir sind uns ziemlich sicher, Christian Cage wird dieses Match nicht gewinnen. Und wenn du am Ende Swerve dann gegen Christian gewinnen lässt, was gleichbedeutend ist, dass er mehr oder weniger ein ganzes Stable irgendwie besiegt, weiß ich nicht, da würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein Swerve schlecht oder schwach dastehen lässt oder jetzt auch schwach dargestellt wurde. Und Christian Cage kann immer verlieren. Also der ist so eine Legende, der ist verhältnismäßig auch schon alt. Das ist, da würde ich gar keinen Kritikpunkt hintersehen. Nee, ich auch nicht. Wie gesagt, ich finde es sehr cool. Es ist kein Dream-Match natürlich. Kann man aber auch nicht immer erwarten. Und für eine erste Fehde finde ich, also ich finde sowas besser, als wenn die erste Titelverteidigung so super irrelevant einfach ist. Ja, und dann muss man einfach dazu sagen, dass AEW bislang nie einen World Title irgendwie innerhalb von wenigen Wochen zweimal hat wechseln lassen, wenn das jetzt natürlich nicht verletzungsbedingtes war. Deswegen, ich glaube, es ist fast schon egal, wer der Gegner ist und Swerve wäre der Riesenfavorit, der diesen Titel verteidigen würde. Und jetzt hast du halt einen Gegner, der verlieren kann, wo es aber trotzdem irgendwie Sinn ergibt, wo du was Spannendes mit aufbauen kannst. Und selbst wenn das Match am Ende unspannend ist, würde ich trotzdem noch sagen, dass man es jetzt ziemlich ideal gelöst hat. Also, da würde ich wirklich auch praktisch ausschließlich Positives zu sagen. Ich bin auch begeistert, wie gesagt. Plus Christian macht halt gute Promos. Swerve macht gute Promos. Das wird auf jeden Fall ein schönes Hin und Zurück, Vor und Zurück. Ja, und was noch so einen kleinen Nebenaspekt, den ich auch nicht schlecht finde, ist einfach, dass du jetzt dadurch relativ logisch einen Christian Cage von Adam Copeland weggebracht hast. Weil natürlich ist vielleicht gerade die Chance, einen World-Titel zu gewinnen, erstmal interessanter als der TNT-Titel. Und deswegen fand ich jetzt auch den Übergang ganz gelungen. Ja. Vollständigkeitshalber, auch da gab es noch ein kurzes Segment bei Rampage zu, also ein Backstage-Interview, wo Swerve dann praktisch angekündigt hat, dass es nächste Woche eine Art Gespräch zwischen ihm und Christian geben wird, also praktisch als Ankündigung schon mal für Dynamite. Auch Ja. da würde ich sagen, sind wir erstmal fertig mit, würde ich weitergehen. Ja, ich habe dazu auch nichts. Dann gehen wir mal zum nächsten World Title Match, was jetzt offiziell ist. Nämlich Serena Deeb wird bei Double or Nothing Toni Storm um die AEW Women's Championship herausfordern. Serena Deeb hat gegen Mariah May bei Dynamite ein Match gewonnen, sich damit praktisch dann offiziell für qualifiziert, diesen ja, Titel herauszufordern. Und da zum ganzen Aufbau habe ich eine relativ klare Meinung zu, deswegen bin ich erstmal gespannt, was du dazu zu sagen hast. Ah, okay. Boah, bei mir ist es einfach so, dass ich Toni als Champion so ziemlich satt habe und einfach nur hoffe, dass Serena sie besiegt. Deswegen ist mir der Aufbau ehrlich gesagt so richtig egal. Aber ja, richtig gut ist er nicht. Ich finde, ich habe nicht das Gefühl, dass. Dass Serena so richtig gut aufgebaut ist und. Ja, jetzt irgendwie das mit dem Match. Ich meine, das Match war cool. Aber eigentlich hätte sie Mariah May schneller, wesentlich dominanter besiegen müssen. Sie wirkt ein bisschen wie ein schwacher Challenger dafür, dass Toni als so extrem starker Gegner dargestellt wird. Verstehst du, was ich meine? Ja, definitiv. Ich muss nämlich auch sagen, dass ich absolut nicht glücklich darüber bin, wie man das praktisch jetzt gemacht hat. Einfach aus dem Hauptgrund, dass es für mich gerade irgendwie wieder wie mit Thunder Rosa irgendwie wirkt. Also ich habe nochmal nachgeschaut. Serena Deeb war zwischen Oktober 22 und Januar 2024, also ungefähr anderthalb Jahre, ein bisschen weniger, von der Bildfläche verschwunden und hat dann seitdem drei Matches, glaube ich, das war dreimal im Januar und Februar bei Collision gewonnen, hat dann nochmal ein Match im März bei Rampage gehabt und hatte jetzt nur dieses eine Match gegen Mariah May, um sich praktisch bei einem Pay-Per-View ein Titelmatch zu sichern. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen wenig. Und ich glaube auch für alle, die in den letzten anderthalb Jahren zu AEW gekommen sind, sei es jetzt, weil sie sich dann erst für Wrestling interessiert haben oder weil sie vielleicht von anderen Produkten dann rübergeschaut haben, werden sie so ein bisschen denken, ja, wer ist denn das? Und ich glaube, diese Fans vernachlässigt Tony Khan gerne mal ein bisschen. Also er macht es in so einem Fall, finde ich, nicht leicht, in diese Storyline oder generell in das Produkt AEW reinzukommen, weil eine Serena Deeb für mich einfach nicht aufgebaut ist. Als sie im Oktober 22 weg ist, war sie schon keine Person, die jetzt irgendwie massenhaft Titel oder so bei AEW gesammelt hat, genau genommen gar keinen. Deswegen ist sie jetzt für mich auch nicht auf einem Britt Baker-Status, wo ich das eher verzeihen würde. Und dann hat sie jetzt keine Story oder sonst irgendwie mal einen größeren Sieg geholt, um sich dieses Titelmatch zu bekommen. Und das ist einfach für mich diese Thunder Rosa-Parallele. Und um noch eine kleine Anekdote in Anführungszeichen zu erzählen, als ich Dynamite geschaut hatte letzten Donnerstag, das war mit meiner Freundin, die sich auch seit ein paar Monaten so ein bisschen für Wrestling oder AEW interessiert, durch mich offensichtlich. Schöne Grüße an der Stelle. Und als das Match gegen Mariah May angefangen hat, war sie nur so, wer ist das? Also die gewinnt ja nicht, ich weiß ja nicht, wer das ist. Und wo ich dann dachte, nee, ich glaube schon, dass Serena Deeb gewinnt, was, glaube ich, für alle, die ein bisschen mehr im Produkt drin sind, auch offensichtlich ist. Aber das ist halt so eine Sache von jemand, der erst in den letzten anderthalb Jahren dazugekommen ist, wird damit nicht viel anfangen können. Und das ist das, was mich so ein bisschen stört. Und jetzt würde ich eigentlich wieder sagen, Serena Deeb ist auch nicht gut aufgebaut und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diesen Titel von Toni Storm gewinnen wird. Nee, ich hoffe es einfach. Also ich würde es mir einfach zu sehr wünschen. Das ist das Ding. Serena kann halt einfach richtig gute Matches haben. Ihre Matchserie mit Hikaru hat sie, glaube ich, auch sehr beliebt gemacht. Aber das reicht halt nicht. Also mit vergangenem Ruhm. Brüsten ist schwierig im Wrestling. Das Wrestling-Business ist einfach sehr... Du quietscht. Entschuldigung, das war meine Trinkflasche. Was soll ich sagen? Oh Gott, ja. Genau, das ist so schnelllebig, dass man einfach schnell Dinge wieder vergisst. Oder man will auch teilweise Dinge schnell wieder vergessen. Das ist ja auch ein Teil von Wrestling. Manchmal müssen Dinge auch schnell vergessen werden, die nicht funktioniert haben. In dem Fall ist es halt zum Nachteil von Serena. Aber ja, ich weiß einfach nicht, wer jetzt kommen soll und Toni diesen verfluchten Titel abnehmen soll. Auf wen warten wir noch? Das ist eine verdammt gute Frage. Es muss halt was passieren, weil das Toni nicht mehr so richtig hot ist. Das sieht doch jeder, oder? Oder sind es nur wir? Interpretiere ich so viel da rein, weil ich so genervt davon bin? Ich glaube nicht, dass es nur wir sind. Ich meine, in der Halle zieht es immer noch ganz gute Reaktionen. Ja, aber weil das Gimmick einfach hilarious ist. Aber das macht es in Matches halt nicht besser. Also ich habe einfach das Gefühl, in den Matches sind die Leute unfassbar ruhig. Ja. Und das hilft nicht. Ich glaube... Also, wenn ich das jetzt wieder, also Thunder Rosa als Beispiel nehme, die jetzt eine Storyline abseits des Titels gegen Deonna Purrazzo hat. Wieso hat man das bei einer Thunder Rosa nicht so gemacht, dass sie erst eine Storyline gegen wen anders hat, da ein Match gewinnt, um sich dann als Number One Contender zu qualifizieren? Das gleiche hätte ich bei Serena Deeb vorgeschlagen, wenn man sie auch nur so ein bisschen aufgebaut hätte, also gegen keinen Fallobstgegner für ein paar Wochen gestellt hätte. Das muss nicht mal ein Pay-Per-View-Sieg sein, sondern einfach dann nur eine Dynamite, dass man sagen kann, ja okay, man sieht, dass sie eindeutig besser ist als Person XY und das qualifiziert sie für ein World-Title-Match. Dann würde ich sagen, ja okay, dann ist sie aufgebaut, dann kann sie das Ding auch gewinnen. Aber wenn man gerade einfach immer nur die guten Frauen, die man im Roster hat, einfach so vor Toni Storm wirft und sagt, ja, das ist jetzt unser Hauptherausforderer, dann ist es halt ein bisschen wenig. Und Dementsprechend ist es halt einfach schwierig, weil du musst halt irgendwen nehmen, der aufgebaut ist in den letzten Monaten. Und diejenigen, die aufgebaut sind, tummeln sich gefühlt nur um diesen TBS-Titel und nicht um den World-Title. Ja. Ja gut, es müssten halt Leute zurückkommen. Ich weiß aber nicht, wie was mit Britt zum Beispiel ist. Ja, in der Theorie hat die seit Ewigkeiten Rücken. Aber ich weiß auch nicht, ob das noch aktuell ist oder ob sie einfach wirklich gerade aus sonstigen Gründen nicht Teil der Shows ist. Keine Ahnung, weil sie und Adam sich gerade zusammen nicht da sind, vielleicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe auch ehrlich gesagt in letzter Zeit jetzt nicht so genau. Mir fällt es nur halt immer mal wieder auf. Dann denke ich mir, ich recherchiere es und dann vergesse ich es doch wieder. Ja, keine Ahnung. Bisschen komplex. Und dann habe ich immer noch Jamie Hayter, von der ich auch nicht weiß, wie weit sie jetzt recovered ist. Ja, und wie gesagt, die anderen Frauen, die eigentlich relativ gut dargestellt sind, auch beispielsweise Deonna Purrazzo, Thunder Rosa, jetzt Serena Deeb, die werden halt ohne riesigen Aufbau einfach ins World-Titel-Geschehen gesteckt, haben halt die Matches verloren und da ist es jetzt auch schwierig, die da jetzt wieder, also Serena Deeb ist ja noch drin, aber die anderen beiden da jetzt kurz wieder reinzubringen. Also, ich weiß es gerade wirklich nicht. Also, wenn wir nicht von den Verletzten ausgehen, dann könnten das eigentlich nur so Leute sein, wenn du jetzt Mercedes Moné den Titel von Willow gewinnen lässt und dann schickst du Willow Richtung World Championship. Oh, nee, aber das dauert halt auch noch. Ja, nee, das ist aber auch eine schlechte Idee. Nee, ich kann mir echt einfach nur, also ich hätte halt gedacht, Serena wäre eigentlich ein ganz cooler Champion, aber jetzt mit dem Aufbau sehe ich es halt auch nicht, auch wenn meine Hoffnung immer, ich habe noch so ein leises Stimmchen in mir, was die ganze Zeit sagt, die schafft das. Aber ich glaube es nicht. Deswegen, meine Vermutung ist echt Verletzung, Rückkehrer. Diesmal jemand, bei dem es auch ohne guten Aufbau klappt, weil ich denke, dass sowohl Britt als auch Hayter, die brauchen keinen Aufbau. Nee, also wäre schön, aber ist kein Must-Have. Nee, das sind beides frühere World Champions, besonders eine Jamie Hayter, die ja den Titel gar nicht in einem Kampf verloren hat, sondern ja verletzungsbedingt. Nee, aber doch, sie hat einen Kampf verloren, ja, aber den hat sie trotzdem verletzungsbedingt zugesehen abgegeben in einem relativ kurzen Match. Aber das ist relativ schnell zu machen. Die kommen rein und sagen, ey, ich war Champion vor so und so langer Zeit, ich möchte meinen Titel zurückhaben, ein, zwei Segmente, fertig. Und da kannst du zumindest sagen, das sind halt wirklich frühere Champions. Das finde ich dann okay und das fehlt halt beispielsweise eine Serena Deeb. Nee, gut, aber eine Thunder Rosa war ja Champion. Ja, aber Thunder Rosa ist langweilig. Nee, ich weiß auch nicht. Also einfach, man macht so, wie man es bei Thunder Rosa gemacht hat, einfach besser. Das klingt jetzt sehr hübsch, ja. Aber irgendwie. Na, Thunder Rosa hat einfach nicht das Charisma von einer Jamie Hayter, sorry. Ja. Definitiv. Also, auch hier würde es mich einfach sehr wundern, wenn hier der Titel wechseln würde. Ja. Was einfach ein bisschen schade ist mittlerweile. Ja. Ich hoffe einfach auf noch eine Match-Serie, Hikaru Shida gegen Serena Deeb. Ich kann mir das nochmal geben, noch ein paar Mal. Geben kann ich mir das auf jeden Fall. Also ich meine, ich freue mich natürlich auch so gesehen auf das Match zwischen Deeb und Storm, einfach weil ich glaube, dass es ein gutes Match wird. Aber wenn nicht zu Comedy-lastig wird, ja. Ja. Also die haben beide auf jeden Fall dieses Potenzial, daraus ein sehr gutes Match zu machen. Aber für einen Aufbau von einem Titelmatch bei einem Pay-Per-View, naja, weiß ich nicht. Ja. Dann gehen wir mal weiter und kommen zu einem weiteren Titelmatch, nämlich der Match-Opener von Dynamite. Adam Copeland gewinnt in über 20 Minuten gegen Buddy Matthews. Sehr starkes Match, sehr schöner Opener. Vollständigkeitshalber dazu noch, danach gehen nämlich die Lichter aus, Malakai steht im Ring. Kurz danach geht das Licht wieder aus, als Adam Copeland mit einem Stuhl zuschlagen will und die beiden sind praktisch weg. Ich glaube, das wird wohl der erwartbare Aufbau für Malakai gegen Copeland bei Double or Nothing sein. Mhm. Wie gesagt, Match war wahnsinnig gut. Ich freue mich unfassbar, einfach Adam Copeland nochmal in der Verfassung, auch mit der Matchqualität zu sehen. Buddy Matthews eh stark, das haben wir in den letzten Jahren auch schon bei AEW ausreichend gesehen. Auch dazu vielleicht noch dazu zu sagen, Adam Copeland hatte später noch ein Interview mit Renee Young, wo dann, Renee Paquette bei AEW, Entschuldigung, wo noch Kyle O'Reilly dazukommt, seine Hilfe anbietet, aber auch schon so leicht auf diesen Gürtel schielt. Ja, das wie gesagt für Dynamite. Für nächste Woche ist jetzt auch schon, oder beziehungsweise für die kommende Ausgabe ist jetzt auch schon Adam Copeland gegen Brody King angekündigt, wieder TNT Championship Match. Ja, so Champion gegen Stable ist halt immer irgendwie smart, weil du einfach sehr viele Gegner bis zum Endgegner hast. Das ist halt ein schöner Aufbau. Allerdings ist es halt ein bisschen schwierig, weil bei Buddy Matthews auf jeden Fall, der war nicht gut genug aufgebaut, dass du jetzt irgendwie auch nur 3 Millisekunden gedacht hast, dass er das TNT Championship gewinnt. Aber ja, trotzdem. War ein wahnsinnig gutes Match. Es hat einfach Spaß gemacht, zuzugucken, wenn man halt vergessen hat, worum es da gerade geht. Und ja, ich finde es auch cool, dass Adam noch, das ist echt krass, wie viel er einfach noch drauf hat. Er hatte jetzt ja, glaube ich, so noch in einem Interview vor ein paar Tagen gesagt, dass er sich sowieso vornimmt oder beziehungsweise halt verspricht, dass es halt in jedem Match irgendwie einen neuen Move von ihm gibt. Was einfach cool ist, weil der Mann ist nicht mehr der Jüngste, hat auch schon gesagt, dass er nicht mehr lange im Ring stehen wird, aber da einfach noch so viel rausholt. Und ja, Buddy Matthews war nicht sonderlich gut aufgebaut. Klar, das Match war nicht spannend, aber es ist halt natürlich immer noch ein TV-Title und da erwarte ich für eine Weekly keinen großen Aufbau. Wie gesagt, das Match war wirklich gut und den Aufbau kriegen wir dann ja für Double or Nothing, wo ich auch, also so gern ich auch gerade Adam Copeland im Ring sehe, wo ich auch wirklich so hoffe, dass Malakai Black diesen Titel gewinnt, einfach nur, weil ich den Titel bei Malakai sehen will. Ja, ich finde auch bei Adam ist es gerade so der letzte Run von ihm und ich finde nicht, dass er den zu lange haben müsste. Ist eigentlich völlig egal, wie lange er den Titel hat. Er hat jetzt nochmal bewiesen, dass er es definitiv drauf hat. Ich glaube, ich finde es cool, wenn er ihn abgibt und dann einfach noch so ein paar Dream-Matches bei AEW hat und dann kann er gerne auch in Rente gehen. Dann haben wir ihn in guter Erinnerung. Ja, vor allem, weil es auch noch ein offenes Geheimnis ist, dass er ja bald mit Christian irgendwann nochmal teamen wird. Und ja, das ist natürlich leichter, wenn er nicht mehr diesen Titel hat. Und ich glaube, das wäre halt so ein richtig cooles Ende für ihn. Ja, definitiv. Also wahrscheinlich dann auch für beide. Ich bin gerade nicht sicher, ob Christian Cage mit ihm aufhören will. Boah, ich weiß nicht, ob es dann... Also ich wüsste nicht, dass er das mal gesagt hat. Wüsste ich, glaube ich, auch nicht. Deswegen kann es natürlich auch gut sein, dass er dann noch weitermacht. Und sind wir mal ehrlich, wenn Saudi-Arabien bei WWE anklopft und sagt, wir hätten gerne mal ein Match mit Edge in Saudi-Arabien und dann kriegt ein Edge dafür 2-3 Millionen für diesen einen Auftritt, dann werden wir ihn mit Sicherheit auch nochmal am Ring sehen. Aber ja, ich auch da, wir haben eine richtig gute Laune-Positiv-Folge. Lassen wir jetzt mal lassen wir jetzt mal das Frauengeschehen von eben ein bisschen weg. Aber auch da würde ich einfach sagen, ist doch schön. Ein gutes TV-Title-Match. Kein schlechter Aufbau für ein Pay-Per-View, auch wo ich jetzt, glaube ich, sagen würde, Malakai gegen Copeland ist wahrscheinlich aktuell das Match bei Double or Nothing, wo ich mich Stand jetzt am meisten drauf freue, einfach nur, weil ich da sehr subjektiv drauf schaue. Ist gut. Ich finde es einfach nur noch ein bisschen interessant oder spannend, was denn Kyle O'Reilly da gerade jetzt mit zu tun hat oder ob es dann einfach nur ein möglicher Gegner für die Cope Open in 2 Wochen oder so ist. Aber Kyle ist irgendwie so ein bisschen sehr nicht over, oder? Die Fans sind sehr desinteressiert, habe ich das Gefühl. Ich ehrlich gesagt auch. Also ich mag Kyle sehr gerne, aber ich mag Kyle für seine Leistung in der Vergangenheit, nicht für das, was er gerade bei AEW darstellt. Irgendwie ist er ein bisschen weich gewaschen. Ich hoffe, da kommt entweder, dass er so entweder doch noch Heel wird oder er braucht einfach einen sehr heeligen Gegner, der ihn irgendwie overbringt, weil gefühlt schafft er es nicht alleine. Na gut, alleine schaffen ist sowieso nicht, aber er braucht halt eine richtige Story dafür, so meine ich das. Ja, gehe ich aber mit. Also bei Dynasty war ich auch nochmal überrascht, aber ich wurde einfach daran erinnern, wie gut er und Strong in einem Match sein kann oder die beiden sein können. Und Kyle O'Reilly war wahnsinnig gut und wahnsinnig interessant bei NXT, wo ich ihn halt hauptsächlich verfolgt habe mit den ganzen Undisputed Era. Und auch da habe ich wieder so ein bisschen das Gefühl, darauf wird sich so ein bisschen ausgeruht, aber der Mainstream-Fan hat einfach Kyle O'Reilly noch nicht so viel gesehen, weil nicht jeder NXT geschaut hat oder nicht jeder davor die Indies oder so verfolgt hat, um ihn halt zu sehen. Und ich glaube, also wenn ihr wirklich von diesem Standard-Fan ausgeht, der hin und wieder mal so ein bisschen Wrestling im Fernsehen guckt, dann wird halt Kyle O'Reilly just another guy sein. Und das ist ein bisschen schade. Und da stimme ich dir dann absolut zu. Das ist einfach gerade noch so ein bisschen zu wenig Aufbau für das, was er mal geschafft hat, nämlich dass er einfach bei NXT einer der interessantesten Leute war. Er hat aber auch einfach Charisma eigentlich bis sonst wohin, bis in den Und er ist Wurzelspitzen. wahnsinnig gut im Ring. Ja, also eigentlich irgendwie Funk ist da gerade so drin. Ich weiß aber auch nicht, ich verstehe es auch nicht so ganz. Er hat halt bislang so eine halbgare Storyline Ja. gegen Roderick Strong gehabt und seitdem nicht so wirklich was. Und er ist halt auch einfach jetzt 2 Jahre, ein Jahr, anderthalb, also sehr lange Zeit davor einfach ausgefallen. Und ja, dann wurde er erstmal wieder so ein bisschen vergessen. Verletzungen tun deinem Standing nur im seltensten Fall gut. Und auch da, wie gesagt, man ruht sich so gefühlt so ein bisschen auf dem auf, was in Anführungszeichen Experten oder Leute, die tiefer im Produkt drin sind, halt von ihm noch kennen. Ja, das sind aber halt einfach nicht die Leute, die in der Halle sitzen. Und du willst ja nicht so immer. Selbst Hardcore-Fans stehen ja nicht hinter jemandem, der kein Interesse im Publikum wachruft. Das merkst du halt auch. Ein Match wird ja automatisch schlechter, wenn alle auf ihren Fingern sitzen und in die Gegend rumstarren und sich vielleicht, keine Ahnung, Popcorn holen. Ja, definitiv. Also auch da, falls man mit Kyle O'Reilly mehr machen möchte als Mid-Carder, der gut im Ring ist, dann benötigt das auf jeden Fall mehr. Und vielleicht wird es wirklich einfach nur so ein Mini-Aufbau für eine Cope Open und das verliert Kyle O'Reilly und dann ist das wieder egal. Naja, bleiben wir aber bei Kyle O'Reilly, um da den Übergang zu machen, nämlich im allerweitesten Sinne war Kyle O'Reilly so ein bisschen in dieser ganzen Orange Cassidy Trent Barretta Sache drin, weil Kyle O'Reilly bei Rampage ein Match gegen Rocky Romero hatte und Rocky Romero bei Dynamite gesagt hat, dass er sich aus dem Ganzen raushalten möchte. Das war jetzt mein Übergang. Vollständigkeit halber, Kyle O'Reilly hat auch das Match bei Rampage gewonnen. Das wirklich Relevante, worüber ich jetzt eigentlich gerade reden wollte, ist Orange Cassidy. Kam bei Dynamite zu Wort, hat über Trent Barretta und Chuck Taylor gesprochen, war so ein bisschen enttäuscht oder fand schade, dass die Sache zwischen den beiden jetzt nicht nach dem einen Match gegessen ist. So ein bisschen einmal ein bisschen das Problem auseinander rausgeprügelt und dann ist wieder alles gut. Trent Barretta kam daraufhin raus, hat sich darüber aufgeregt, dass es halt wieder nur um Orange Cassidy geht. Und dann vielleicht das Interessanteste an der ganzen Sache war, kommen halt ein paar Leute hinzu, um die beiden auseinanderzuhalten, unter anderem auch Don Callis, der zu Orange Cassidy geht. Die haben so einen kleinen Schnack miteinander, wo man nicht genau gehört hat, was gesagt wurde, und die beiden gehen zusammen wieder raus. Das ist auf jeden Fall nicht uninteressant. Vor allem, weil es, glaube ich, in der Vorwoche oder vor 2 Wochen, aber ich glaube in der Vorwoche, ein ähnliches Bild zwischen Don Callis und Trent Barretta noch gab. Da ist jetzt die Frage, was hat Don Callis vor? Und es wird doch nicht etwa Orange Cassidy ein neues Mitglied der Family. Nein. Vielleicht Aber schon den Gegner irgendwie mustern oder so. Den zukünftigen. also da war ich wirklich gut überrascht über dieses Bild, weil also hättest du mich jetzt als über irgendeine andere Konstellation an Leuten gefragt, hätte ich gesagt, ja. Das könnte vielleicht Teil des Stables werden. Bei Orange Cassidy und Don Callis glaube ich absolut nicht dran. Und deswegen hat mich das halt umso verwirrter zurückgelassen. Ja, ich weiß auch nicht, wo das hinführt. Ich fand es auf jeden Fall cool, wie Don Callis das sogar in seiner Heimat schafft, so richtig schön leidenschaftlich ausgebuht zu werden. Und ich finde auch grundsätzlich auch positiv, dass man da auch wieder so diesen Grund des Splits war ja, dass Trent Barretta sich darüber aufgeregt hat, dass es irgendwie immer nur um Orange Cassidy geht. Ja, naja, nicht nur. Es ging darum, dass das Orange Cassidy quasi von den beiden engagiert oder dazugeholt wurde, dass er sozusagen das Tierchen, wie heißt das? Maskottchen. Maskottchen! Scheiße! Das Maskottchen von den beiden ist und letztendlich waren sie dann das Maskottchen von ihm. Was? Wie das? wirklich durchziehen, das war so. Ja, und wie gesagt, da fand ich auch jetzt wieder in dem Segment wieder so dieses Detail gut, dass es halt da wieder aufgegriffen wurde, dass ja Trent Barretta erneut gesagt hat, okay, Orange Cassidy hat es wieder geschafft, dass er im Vordergrund steht und das alles sich nur um ihn dreht und er sich ins Rampenlicht drängt und so weiter und so fort. Und finde ich einfach ein positives Detail, dass man einfach darauf achtet, dass man da einfach dieses Gimmick oder Grund der Fehde einfach so ein bisschen beibehält und nicht vergisst, worum es hier gerade so im Ursprung irgendwie gegangen ist. Ja. Wie gesagt, da bin ich wahnsinnig gespannt, was passiert, und ich kann es einfach überhaupt nicht einschätzen, was Don Callis in dem ganzen Ding zu tun hat. Dann, oder hast du dazu noch was zu sagen? Sonst würde ich gerade direkt zum nächsten Match von Dynamite gehen, nämlich dein großer Star, dein großes Idol, Held, nennen es wie. Mein Lieblingswrestler, er ist einfach nur mein Lieblingswrestler. Okay. Katsuyori Shibata gegen Chris Jericho um die FTW Championship in einem FTW Rules Match. Chris Jericho hat es am Ende selbstverständlich gewonnen, nachdem aber Big Bill rausgekommen ist, um einen entscheidenden Chokeslam zu landen, damit Jericho das Match gewinnen kann. Fang ruhig an. Ich war ja sehr unbegeistert von der Fehde an sich, weil ich das Gefühl habe, Shibata droppt gerade so ein bisschen, aber nach dem Match bin ich sehr begeistert, weil wir wussten alle, dass das jetzt nicht das Match des Jahrhunderts wird. Chris Jericho ist durch sein Alter limitiert, Shibata durch seine Verletzung. Und dementsprechend habe ich da jetzt kein 5-6-Sterne-Match erwartet. Und dadurch, dass sie das einfach so comedy-mäßig aufgezogen haben, war das einfach echt spaßig. Also das war sehr Popcorn-Kino-ig, aber es hat richtig Spaß gemacht. Und ich habe die Szene mit dem Mülleimer bestimmt 3-mal gesehen, weil das einfach so lustig ist. Das ist genau mein Humor. Ich fand es so dumm, aber so gut. Es war wirklich gut gemacht. Das Einzige, was ich nur ein bisschen komisch finde, halt, also Jericho oder generell einem Heel einen Titel zu geben, der so ein bisschen an die FTW-Rules geknüpft ist, wodurch du einfach sagen kannst, also so ein bisschen, wenn wir mit zu viel Logik rangehen, kannst du halt sagen, ja gut, um in so einem Match Jericho zu besiegen, musst du halt praktisch aktuell mindestens 2 Leute besiegen, nämlich ihn und Big Bill. Und wenn dieser Learning Tree noch ein bisschen wächst, dann wird es verdammt schwer, einem Heel-Stable-Champion diesen Titel abzunehmen. Aber ich meine, am Ende wird das wahrscheinlich egal sein und Jericho wird einfach diesen Titel irgendwann verlieren. Ja. Aber das wirkt ein bisschen komisch. Hey, gut, da kannst du die Stipulation machen, dass, oder beziehungsweise den einfach alle anderen vom Ring bannen, das geht doch irgendwie. Also ich glaube, das ist nicht so schwierig. Ich finde es cool, dass Tess einfach so völlig deprimiert ist, was mit seinem Titel passiert. Ich weiß nicht, das richtige Wort finde ich nicht, aber es ist einfach auch sehr unterhaltsam, ihm zuzuhören. Ja, generell einfach das. Es wirkt positiv komisch, dass es einfach so ein Titel ist, der so mit einem Kommentator verknüpft ist und es da einfach diese Geschichte drum gibt, weil es einfach, also bislang natürlich die bisherigen Champions entweder dann natürlich mit Team Taz verknüpft waren oder Hook als sein Sohn. Das war alles vollkommen logisch und jetzt einfach ein Taz, der verzweifelt ist, dass er einfach bei Jericho gelandet ist. Ja, weil das Lustige ist, er ist auch nicht so enttäuscht darüber, dass sein Sohn den Titel nicht mehr hat, sondern er ist enttäuscht darüber, dass eben genau Jericho den Titel hat. Das macht es halt irgendwie so lustig. Ansonsten, um noch Dynamite ein wenig abzurunden, gab es noch 2 Matches, die aber jetzt wahrscheinlich nicht die relevantesten waren, nämlich Claudio Castagnoli gewinnt gegen Brian Cage in einem etwas längeren Match, wenn wir es vergleichen mit dem anderen Aufeinandertreffen, was jetzt noch fehlt, nämlich Samoa Joe gewinnt gegen Ishiah Cassidy. Sollen wir da einfach gerade drüber skippen? Oder ja, das war jetzt einfach nur Matches, sagen? Nee, es waren einfach nur Matches, um Leuten Siege zu geben, mehr war es ja nicht. Und dann gab es noch ein praktisches Interview, was ich jetzt einfach mal als Übergang zu Rampage dann nutze, wo Willow Nightingale gesagt wurde, dass Stokely Hathaway und Chris Statlander bei ihrem TBS Championship Match bei Rampage nicht anwesend sein dürfen. Und wie gesagt, das nutze ich jetzt als Übergang für das Match bei Rampage, wo Willow Nightingale gegen Sky Blue angetreten ist. In einem Manitoba-Massaker-Match, glaube ich, war der Name, so habe ich es mir zumindest aufgeschrieben. Was auch ein wirklich, also war ein wirklich gutes Match, auch ein wirklich hartes, brutales Match. Und was mich einfach wahnsinnig gefreut hat, auch wenn es in Anführungszeichen nur Rampage war. Aber sie bekommen ein Main-Event von der Show, ungefähr, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, grob 17 Minuten. Warum nicht öfter? Ist doch super. Ja, vor allem, das war ja nicht von einer normalen Rampage-Ausgabe, die freitags ist, sondern von einer Rampage-Ausgabe, die nach einer Dynamite war. Und ich finde, du hattest diesmal auch das Gefühl, dass die Rampage-Ausgabe Bedeutung hatte. Und dadurch hat es ja auch ein bedeutungsvoller Main-Event. Und das haben sie ja auch versucht. Also du hast ja gemerkt, dass die beiden echt alles gegeben haben. Ich meine, ich hatte echt ein bisschen Ouchi, als Willow da den Bump auf den Stuhl genommen hat. Ja, also generell, dieses Match hat mich einfach so mitgenommen, würde ich sogar schon sagen, dass ich, obwohl ich vorher fest davon ausgegangen bin, dass dieser Titel auf gar keinen Fall wechselt, so mittendrin dachte, ist hier vielleicht doch was möglich? Dieses Match wirkt irgendwie gerade so besonders. Also das Match hat es irgendwie geschafft, es selbst dann irgendwie noch so ein bisschen spannender zu machen. Also, wo wir eben noch über den Frauen-World-Title so kritisch waren, das ist auch 1A. Also, Du schaffst es in einem No-DQ-Match erstmal das Anhängsel des Champions einfach rauszuhalten, die ja theoretisch sonst angreifen dürfen. Du hast eine Story darum, du hast ein Rampage-Main-Event, hast ein verhältnismäßig wirklich sehr langes Frauenmatch, was sonst absolut nicht Standard ist bei Rampage oder Dynamite. Und man muss aber wirklich den beiden sagen, die haben sich auch absolut ja nicht zurückgehalten. Gar nicht. Also das war, die haben wirklich, die wollten zeigen, was sie können. Und es ist aber eigentlich ist es auch ein bisschen traurig, dass der Zweit-Titel so, der ist also um Längen besser gebucht als der World-Titel. Und es wird, der Abstand wird immer größer von Woche zu Woche. Also es muss einfach endlich ein Titelwechsel oder irgendeine interessante Geschichte um den World-Titel passieren, damit der nicht irrelevant wird. Ja, bei so einem Match habe ich mir sogar schon gedacht, wo ich denke, ey, ist es so schade, Sky Blue auch einfach aktuell dann leider doch nicht so wirklich eine Chance hat, diesen Titel zu gewinnen. Also halt realistisch. Ja, aber ich glaube, mit dem Outing kannst du die aber auch jetzt gut einfach in eine größere Storyline ohne Titel packen und dann später wieder in den Titelgeschehen zurückholen. Also es sind halt gerade einfach zu viele große Namen um die Titel, aber sie hat gezeigt, dass sie was drauf hat und ich hoffe einfach, dass sie abseits dessen halt jetzt mal was Größeres kriegt. Ja, absolut. Also so, also ich vorher war schon Sky Blue, habe ich ja glaube ich auch schon mal im Podcast gesagt, hat sie in den letzten Jahren wahnsinnig verbessert, immer noch relativ jung, dafür im Ring gut, für mich auch relativ viel Charisma, wo man auf jeden Fall eine Lernkurve nach oben sieht und so ein Match beweist für mich einfach nochmal umso mehr, wo ich sage, ey, würde mich wirklich freuen, wenn die in den nächsten 1-2 Jahren wirklich mal einen Titel dann bekommt. Ähnlich wie beispielsweise bei einer Julia Hart, die es ja auch wirklich gut gemacht hat. Von daher, da erneut beide Daumen nach oben. Ja. Ansonsten, bei Rampage hatten wir diesmal jetzt sogar nur 3 Matches, auch wenn natürlich, weil der Main Event ein paar mehr Minuten bekommen hat als sonst. Ja, toll, es ist Squash weggefallen. Wow. Ja. Also. Kyle O'Reilly gegen Rocky Romero hatten wir eben schon kurz angesprochen. Auch solides. Gutes Match, weil ja, aber es war halt echt, Ding. Aber es war halt echt schlimm, wie leise die das Publikum war. Ja, okay, normalerweise wird Rampage auch nach Dynamite aufgezeichnet, aber drei Stunden Wrestling, wir sind 5 Stunden Wrestling gewöhnt. Ja, durch stimmt. Durch Pay-Per-Views und. Ja. Ich habe jetzt zumindest nur gedacht, als ich dann Donnerstag Dynamite durch hatte, habe ich nicht Rampage sofort hinterher geschaut, sondern das erst, glaube ich, einen Tag später oder so. Aber heute, das ist eigentlich morgen. Vollkommen recht. Ja, für eine Live-Crowd sollte das keine Entschuldigung sein, aber ja. Gut. Um das andere Match noch zu erwähnen, was eine ähnlich große Relevanz hatte wie Kyle O'Reilly gegen Rocky Romero, Jay White gewinnt gegen Dante Martin auch knapp 10 Minuten. Absolut erwartbarer Sieger, auch kein schlechtes Match, vollkommen in Ordnung. Also für eine Rampage, wie gesagt, ganz gut, sonst wäre das Match wahrscheinlich bei Collision oder so gelandet. Aber natürlich jetzt auch nichts, was wahrscheinlich groß der Rede wert wäre. Oder hast du dazu noch irgendwie groß was zu sagen? Nein, du hörst mich nur im Hintergrund leise weinen über das verkackte Booking von Jay White. Aber ich glaube, darüber habe ich jetzt schon so viel gejammert. Ja. Will keiner mehr hören. Und hier die Trio, Six-Man, Tag, World-Titel, wie auch immer die beiden jetzt zusammen heißen. Ja, Ja, spannendster Titel ever. die tun auch einfach nicht sonderlich gut. Ach. Also bei Acclaim wäre es so egal gewesen, ob sie diesen Titel haben. Aber ja, Jay White hilft das definitiv nicht. Nope. Ja, ansonsten, ich glaube, diese weiteren Minisegmente und Interviews sind kaum der Rede wert. Unter anderem hat Roderick Strong das Match gegen Will Ospreay geteased bei Double or Nothing. Aber sonst kurzes Interview mit Deonna Purrazzo. Das fand Also. ich gar nicht schlecht. Das hat wenigstens. Ich find die Fehde zwischen den beiden eigentlich ganz cool. Ich finde sie spannender ohne den Titel. Ja, ich finde es auch nicht schlecht gemacht und da frage ich mich halt so ein bisschen, warum hat man es nicht andersrum gemacht, dass man Ja. einfach die beiden in diese Fehde steckt und die Gewinnerin davon kriegt ein Match gegen Toni Storm und dann hätte ich sogar geglaubt, dass eine von den beiden wirklich sehr realistische Chancen hätte, diesen Titel zu gewinnen. Ja. Haben sie aber nicht gemacht, dafür haben wir die Fehde jetzt. Ich bin trotzdem einigermaßen gespannt. Ich glaube, dass es wirklich ganz cool werden kann, wenn sie es ein bisschen besser aufbauen. Und jetzt die Brazo hat ja auf jeden Fall Feuer. Ich glaube, es ist ja jetzt noch kein, also es ist ja noch nicht als Match für Double or Nothing angekündigt. Glaubst du, es wird ein Nee. Pay-per-View-Match? Noch mehr Frauenmatches auf der Karte? Sind sie so revolutionär? Ich weiß es nicht, kann es nicht abschätzen. Warte mal, wie lange Naja. haben wir jetzt noch bis Double or Nothing? Eins, 2,5 Wochen. Ich glaube, zwei. 26.05. müsste es sein. Also nur noch zwei. Nee, warte mal. Drei Folgen dann. Drei Genau, Dynamites. ja, dreimal Dynamite. Ja, nee, vorher wird es nicht kommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also man muss halt dazu sagen, da ich das natürlich jetzt der Pay-Per-View-Kalender in den letzten Jahren voller geworden ist und du halt nicht mehr die Möglichkeit hast, die großen Männer-Matches so gesehen auf Wochen und Monate anzukündigen, würde sich das natürlich ganz gut anbieten, weil es einfach gerade noch schon eine Storyline ist, die existiert, die auch nicht schlecht ist. Und es halt natürlich auch ansonsten schwierig ist, deine anderen Storylines halt einmal gefühlt so einmal im Monat auf eine Pay-Per-View-Card zu bekommen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, aber du hast, ja, in dem hast du das Problem. Naja, du hast ja schon zwei Frauenmatches drauf. Und eins davon ist halt, das wird interessant, wo das auf der Card positioniert wird. Also Willow gegen Mercedes. Boah, ich befürchte fast, es wird also nicht ein Dead Spot, aber wahrscheinlich eher ja, so in dem unspektakuläreren Teil irgendwo in der Mitte. Nee, ich glaube, dass sie das schon highlighten. Also entweder das muss eigentlich der Opener werden, du kannst es nirgendwo anders hinpacken. Also ich fände es sehr positiv, wenn es der Opener wird, aber ich bin gefühlt zu gebeutelt von AEW Frauen Division der letzten Jahre, als dass ich es mir einfach noch nicht ganz vorstellen kann. Ja, Mercedes, also die kannst du nirgendwo anders hinpacken, das geht nicht. Und du kannst es nicht vor den Women's Title, also den World Women's Title packen. Also nicht hinter. Du kannst ja. Und Toni Storm gegen Serena Deeb ist kein Main Event für ein Pay-Per-View. Also, Nee, nee, wo das auf gar willst du es keinen denn Fall, sonst hin machen? ja. Du kannst es nur in einen Dead Spot machen oder in einen Opener eigentlich. Ich bin noch nicht 100% überzeugt, aber es kann durchaus sein, dass ich da falsch liegen werde. Von daher, ich habe es mir gerade aufgeschrieben, wir werden in ein paar Wochen darauf zurückkommen. Aber so richtig rund ist Double or Nothing auch noch nicht. Nee, ja, Weil also es. alleine schon, weil auch, Entschuldigung, aber Roderick Strong gegen Will Ospreay ist jetzt auch nicht so das Match, auf das ich mich total freue. Das Problem ist halt, dass zwei große Namen auf Mid-Card-Titel gehen. Das ist halt ein bisschen weird. Während Leute, die eher Mid-Card sind, auf die World-Title gehen. Ja. Wobei Christian Cage jetzt natürlich kein Mid-Card ist, aber zumindest er ist nicht. Naja, aber ich meine, man kann ja schon sagen, dass man, also wir beide geben ihm ja praktisch keinerlei Siegchance in diesem Match. Ja, Also er ist ja kein ja. absoluter Main-Eventer. Genau, und Serena Deeb halt gegen Toni. Also ja, ist irgendwie lustig, dass da die Sekundärtitel irgendwie besser Gen sind. Ja. generell bin ich mal gespannt, wie sie halt, also Stand jetzt, ich glaube, wir haben jetzt so 5 Matches ungefähr, die bestätigt sind. Könnte ich jetzt nochmal Fünf? durchzählen, aber ich Nee, glaube vier. ungefähr 4 erst. Vier? Die vier Titelmatches, also TBS, International, Women's World und Men's World. Aber ist nicht Osprey gegen Strong auch schon? Ja, aber das ist doch der International. Ach, TNT ist noch nicht offiziell, glaube ich. Mit Malakai gegen Copeland. Das hat genau. Ich schon dazu gerechnet. Ja, okay. Ja, dann also okay. Vollkommen recht. Aber ich gehe mal davon aus, dass das halt auch noch. Ja, aber wahrscheinlich nach dem nächsten Match. Ja. Also generell, das ist halt, wenn man es mit Dynasty vergleicht, natürlich noch nicht so diese Knüller-Matchcard, sondern wirkt irgendwie, also ich will nicht sagen wie ein Übergangs-Pay-Per-View, aber schon ein wenig abgeschwächter Stand jetzt. Wir wissen ja bei einigen Leuten noch nicht, was kommen wird. Aber ja, ansonsten, bislang wirkt es wirklich noch ein wenig unrund. Dann sind wir aber eigentlich auch schon mit Rampage und Dynamite natürlich auch schon fertig. War natürlich jetzt eine etwas kürzere AEW-Woche. Muss aber auch das, was ich eben schon meinte, grundsätzlich sagen, Rampage hat es ganz gut getan, dass es halt nicht Collision gab, weil dadurch sie Matches und Namen bekommen haben, die vielleicht eher bei Collision gelandet wären. Ja. Und damit bin ich auch praktisch inhaltlich zu den Shows dann mehr oder weniger durch, wenn du nichts mehr hast. Nö. Dann, außerhalb gab es ja nichts. Dann würde ich gerade nur noch ein paar Grüße loswerden, nämlich an ein paar Board- und YouTube-User, beziehungsweise diejenigen, die auch kommentiert haben. Erstmal natürlich ans Board, an den User Vegeta, einfach weil der jetzt seit kurzem wieder so ein bisschen mehr bei AEW im Produkt drin ist und ihr, beziehungsweise wir von der Elite Hour, wenn man es ein bisschen größer greifen will, ihm ein paar Unklarheiten in den letzten Wochen beantworten konnten. Da natürlich erstmal ein gern geschehen, freut uns natürlich auch natürlich, dass es halt, habe ich gerade zweimal natürlich gesagt? Egal. Freut uns natürlich dann auch, dass Leute uns einfach nutzen, um da so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben, um vielleicht auch wieder ein bisschen in dieses Produkt reinzukommen. Und natürlich auch Grüße an alle anderen Board-User, die was dazu geschrieben haben. Paterico oder Paterico, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Rivera und die YouTube-Kommentare. Und das ist wirklich das allerletzte, was ich mir jetzt aufgeschrieben habe, womit ich jetzt praktisch durch wäre. Und ich schaue auf die Uhr, wir sind so bei einer Stunde 10 müssten wir jetzt sein. Tja, wir haben das Mittelfeld getroffen. Wir haben wirklich das Mittelfeld getroffen. Aber fast genau. Wir müssen es eigentlich noch auf irgendwie so 5 Minuten treffen, dann ist es exakt die Mitte. Wobei mit dem Intro und dem Outro, aha, mal gucken, vielleicht kann ich noch ein bisschen tricksen beim Schneiden. Einfach unsere Redegeschwindigkeit nur auf so 0,95 stellen. Das wäre komisch klingen, aber die Mitte treffen. Ja, nee, dann bleibt mir praktisch nichts anderes mehr zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören, für die etwas kürzere Elite Hour. Natürlich bedingt durch die etwas kürzere AEW-Woche. Ich glaube, nächste Woche wird es wieder in Anführungszeichen normal, weil Dynamite, Rampage und Collision wieder an ursprünglichen Sendeplätzen stehen. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört, eure Meinungen, Rückfragen oder whatever gerne in alle möglichen Kommentarspalten hauen. Wir lesen uns das alles durch, beantworten es auch und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Letzte Wort hat Katha. Ich habe auch nicht mehr zu sagen, außer das Übliche. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao.